Warum wollte Jesus Christus seine eigene Auferstehung bis auf den dritten Tag verschieben? Jesus Christus wollte seine eigene Auferstehung bis auf den dritten Tag verschieben, um ganz augenscheinlich zu offenbaren, dass er wirklich gestorben war. Es gibt verschiedene Heresien gegeben im Laufe der Kirchengeschichte. In der Hinsicht auch, nicht nur heute, wo Walter Kasper, die wirkliche Auferstehung Christi geleugnet haben, sondern auch Heresien, wo eben die geleugnet haben, dass Jesus Christus wirklich gestorben war. Auch die Mohammedaner und so glauben, so komische Geschichten. Dann die Doketen, die behaupten, Christus sei nur augenscheinlich gestorben, nicht wirklich, und alles Mögliche hat es gegeben im Laufe der Kirchengeschichte aus verschiedensten Gründen, Folgerungen von anderen Heresien. Jedenfalls, Jesus Christus, er steht erst am dritten Tag wieder auf, am Karfreitag, der der erste Tag ist, nach der alten Zählung, römischen Zählung, dann der Karsamstag und dann der dritte Tag, der Ostersonntag, wo der anbricht, da steht Christus von den Toten wieder auf. Was nicht heißt, dass sein Leib irgendwie begonnen hat zu verwesen, ganz im Gegenteil. Wir haben ja gesagt, Frage 111, dass sich beim Tod Jesu Christi die Gottheit weder vom Leib noch von der Seele trennt, sondern es trennt sich nur die Seele vom Leib. Als Mensch ist er wirklich gestorben, Seele und Leib, menschliche Seele, von seinem Leib getrennt worden, aber Seele und Leib Christi bleiben mit der Gottheit vereinigt. Das ist auch eine Verwesung ausschließt, das alleine schon.